eigen der Mann noch verfährt, da wird das Herz noch gewogen. Da dringt kein anderer für ihn ein, auf sich selber steht er da ganz allein. Da dringt kein anderer für ihn ein, auf sich selber steht er da ganz allein. Muss ich denn so städtreit hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann ich bleiben, all mein Beine sein, hab ich doch kein Freund an mir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wieder komm, wieder komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen, Fenster und die Türen. Ei, warum? Ei, darum? Ei, warum? Ei, darum? Ei, bloß wegen dem Schicksal, das Wunder, das da sah. Ei, bloß wegen dem Schicksal, das Wunder, das da sah. Schatz, mein Schatz, reise nicht so weit von dir. Schatz, mein Schatz, reise nicht so weit von dir. Im Rosengarten will ich deiner warten, im grünen Krieg, im weißen Schnee. Im Rosengarten will ich deiner warten, im grünen Krieg, im weißen Schnee. Drum bitte weine nicht, sei nicht so traurig, mach deinem Grenadier das Herz nicht schwer. Denn dieser Feldzug geht bald vorüber, wisch dir die Tränen ab und weine nicht mehr. Drei Lilien, die pflanz ich auf mein Grab, auf mein Grab. Da